Ich bin mehr als dieses unrasierte Pickelgesicht, das mich anzieht, wenn ich morgens in den Spiegel seh. Ich bin mehr als dieses untrainierte Schwergewicht, das ich scheinbar bin, wenn ich dann auf der Waage steh. Ich bin mehr als ein Chaot, der Termine verpasst, und auch mehr als ein langweiliger Partygast. Ich bin weder ein Genie noch ein Athlet, doch ich bin mehr als das, was man von außen sieht. Ich bin mehr als mein Gesicht. Ich bin mehr als das, was man über mich erzählt. Ich bin mehr als das, was du mit deinen Augen von mir erkennen kannst. Du bist mehr als dieses ungeschminkte Bleichgesicht, das dich anzieht, wenn du morgens in den Spiegel siehst. Du bist mehr als dieses untrainierte Schwergewicht, das du scheinbar bist, wenn du dann auf der Waage stehst. Du bist mehr als eine Brille mit nem Silberblick, und vielleicht bist du für Heidi Klum auch etwas zu dick. Du bist weder eine Prinzessin noch eine Powerfrau, doch du bist mehr als was man sieht, das weiß ich ganz genau. Ich bin mehr als mein Gesicht, ich bin mehr als das, was man über mich erzählt. Ich bin mehr als das, was du mit deinen Augen von mir erkennen kannst. Und auch du bist mehr als dein Gesicht, du bist mehr als das, was man über dich erzählt. Du bist mehr als das, was ich mit meinen Augen von dir erkennen kann. Als mein Gesicht, ich bin mehr als das, was man über mich erzählt. Ich bin mehr als das, was du mit deinen Augen von mir erkennen kannst. Und auch du bist